Wo kam es zur Verweigerung, die schon bei den Quäkern begann? Wo kam es zu mehr Begrifflichkeiten, nicht zu Hegel, aber auch nicht zu den erbarmungslosen Gefühlsüberschwemmungen Wagners und Nietzsches? Das Schlimmste an England sind die Vertrocknungen, das Leben als gesteuerte Mumie. Es ist nicht, wie man meint, das Viktorianische. Die Maske der Heuchelei lässt sich abreißen und es ist etwas dahinter. Es ist die empfohlene Vertrocknung, die mit Maß und Gerechtigkeit beginnt und in Gefühlsimpotenz endet. Um wahrhaftig zu sein, müsste man jede überflüssige Demütigung finden, die einem in England bereitet wurde, sie so mit Leben wieder erfüllen, dass sie als Pein besteht, und dann jede Zartheit, die einem Demütigung zu ersparen suchte. Sie gegeneinander halten, abwägen und wieder zur Auflösung bringen, die sie in einem erfahren haben. Das eine wie das andere, und beides ineinander wäre die Wahrheit. Einzelnes, das wieder zu beleben wäre. Mai 1945, das Ende des Krieges, die Art der Siegesfeier, die Feuer auf Hampstead Heath, die Tanzenden in Downshire Hill, Staunen, Ekel, Entzücken. Hedda und William Empson. Ihre Partys, die nie wie andere Partys waren, schon weil Empson nicht schwieg, ununterbrochen sprach, Klügstes und nie einen anderen hörte, der nicht dieselbe höchst kultivierte Sprache sprach. In allen Jahrzehnten, da ich Hedda und ihn kannte, ich wohnte in nächster Nähe von ihnen, hat dieser sehr gescheite Mann, einer der besten und eigenwilligsten Kenner der englischen Literatur, der sie in Japan und China unterrichtete und lange im Osten lebte, nicht einen Satz an mich gerichtet, der eine Antwort erfordert hätte. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, ob er irgendeine Vorstellung von mir hatte. Er verschlang Tag und Nacht Bücher, ein durch und durch geistiger und literarischer Mann, Literaturprofessor in Sheffield, für seine Bücher über literarische Dinge so berühmt wie für seine Gedichte. Ich hörte ihn oft sprechen. Er hatte Witz und Schärfe, war äußerst rasch, unablenkbar in Strömen von deutendem Wissen, persönlichster Meinung und exakter Gelehrsamkeit. Vielleicht der flüssigste, inspirierteste, äußerst klare Sprecher, den ich unter Dichtern in England erlebt habe. Da fallen mir plötzlich Dinge ein, die ich dort mit Lust erlebt habe und Dinge, die mir an Menschen gefielen, die Rücksicht und Charakter hatten. Die eigentlich heftigen Abneigungen werden nicht geringer. Mit jeder Erinnerung steigern sie sich. Ich kann den Namen Elliot nicht unter den Bleistift bringen, ohne gegen ihn wieder losziehen zu müssen. Vielleicht war es die eine Einrichtung dieses Lebens, was mich am meisten an ihm irritierte. Seine frühe Bereitschaft zum Leben in einer Bank und später die selbstverständliche Leitung eines sehr angesehenen Verlages, die ihm Macht über Dichter gab. Zuletzt die Entscheidung, Altersdramen zu schreiben, durch deren Aufführung er Geld verdienen konnte. Er hat daraus nie ein Hehl gemacht, dass dies sein Ziel war. Nun habe ich nie persönlich mit ihm etwas zu tun gehabt. Ich kannte ihn nur ganz flüchtig. Wohl aber traf ich während einiger Jahre des Öfteren bei der Kathleen Rain seinen Wachhund John Hayward, der in Chelsea mit ihm zusammenwohnte und durch dessen Zimmer Elliot hindurchgehen musste, um in sein eigenes zu gelangen. John Hayward war gelähmt und war an den Rollstuhl gefesselt. Von selber konnte er sich nicht fortbewegen. Immer musste jemand seinen Wagen schieben. Sein Gesicht war entstellt durch eine enorme Unterlippe, deren rotes Fleisch nie zu verbergen war. Das gab seinem Gesicht einen etwas tierischen Ausdruck, das aber im Gegensatz zu den voll ausgebildeten Sätzen stand, deren er sich zu jeder Zeit ohne Schwierigkeiten bediente. Er war ein gründlicher Kenner der englischen Literatur, insbesondere der Lyrik. Es gab Anthologien von ihm, die als gut galten. Es ist ein Glücksfall für ihn, dass Elliot, als er nach Chelsea kam, mit ihm in eine Wohnung zusammenzog. Er wurde dadurch eine begehrte Figur. Elliot ging nicht auf Partys. Es war bekannt, dass er diese Art von Öffentlichkeit mied. Wohl aber ließ sich John Hayward für das Leben gern einladen. Irgendeine junge Frau, meist in Chelsea, machte sich erbötig, ihn zu holen. Seine Wohnung, wenn ich nicht irre, lag im zweiten Stock. Er musste mit seinem Wagen in den Lift geschoben und hinuntergefahren, aus dem Lift herausgeholt, auf die Straße gerollt und zum Ort der Party gefahren werden. Man tat das gerne. Es war unter hübschen Mädchen ein bisschen Mode, in dieser hilfreichen Rolle öffentlich gesehen zu werden. Da er für sein Leben gern an Partys teilnahm und mit anziehenden Frauen sprach, hatte er einige Auswahl und konnte sogar manchmal besondere Wünsche äußern. In seinen Konversationen brachte er zu irgendeinem Zeitpunkt die Rede auf Elliot und ließ durchblicken, dass er Einladungen zum Tee bei diesem erwirken könne. Durch diese Aussicht, so unwahrscheinlich es auch erschien, dass sie zur Wirklichkeit werden könnte, gewann er jeden. Man respektierte ihn noch mehr, als es seinen Verdiensten als Kritiker entsprach. Man suchte ihn auf Partys auf, man musste sich manchmal anstellen, um ihm seine Aufwartung zu machen. Und er, wohl wissend, dass dieser Eifer der Aussicht auf Elliot entsprang, scheute sich nicht, ihn jedes Mal wieder zu schüren. Es ist zwischen den ersten Jahren bis in den Krieg hinein zu unterscheiden, der Zeit danach in Amersham und dann noch der späteren, längsten Zeit in Hampstead. Die Perioden sind wirklich auseinanderzuhalten. In der ersten warst du ein verlorener Emigrant, froh gerettet zu sein, prekär durch den Krieg, zu dem du nichts beigetragen hast, obwohl dir bewusst war, dass er auch gegen dich und alle die Deinen geführt wurde. Die Angriffe auf London im Krieg waren der Höhepunkt dieser Zeit. Ein gewisser Mut, unbekümmert um die persönliche Gefahr, gab mir das Selbstgefühl wieder. Du musstest dich nicht dazu hergeben, selbst zu töten. Aber du warst auch nicht feig in den Nächten, als vieles in London brannte. Diese Periode begann im Januar 1939 und dauerte im Krieg bis zum Herbst 1941, bis wir nach Amersham zogen, also beinahe 3 Jahre. Deine relative Absonderung von Emigranten, erste englische Freunde, intensive Freundschaft mit Franz Steiner und Kay Hursthouse. Durch Steiner als Anthropologen und Kay Hursthouse als Neuseeländerin kam etwas von der Weite des englischen Weltreiches in mein Leben. Sehr wichtig war die Rolle, die das Student Movement House dabei spielte. Gower Street, vorher 1939 Hyde Park Gardens bei Huntingtons, Hyde Park Corner, erste literarische Gesellschaft, die ich in England erlebte. Eine Party, die nicht wie die späteren englischen Partys war. L. H. Myers, der dich fragte, ob du Kafka gekannt hattest. Philip Toynbee, der dich dasselbe fragte. Gespräche über die Nazis. Es war die Zeit zwischen München und Prag. Der Krieg war in der Luft. Mrs. Huntington, eine hohe, schöne Frau, die mit dem amerikanischen Verleger von Putnams verheiratet war. Unangenehm war Mr. Huntington, gleich als ich in seinem Hause erschien. Er fragte mich, ob ich in Wien in einer Wohnung oder in einem Haus gewohnt hatte. Er war überrascht zu hören, dass meine Frau auch in England war. Ich sagte ihm, dass sie bei ihrem Bruder in Surrey wohne. Er fragte mich, was ihr Bruder sei. Ich sagte, he's a small businessman. Das konnte man kaum von Bucky sagen, aber ich spürte den Snobismus Mr. Huntingtons und schämte mich, die Wahrheit zu sagen. Bucky, der mit einer Engländerin aus Manchester verheiratet war, war ein unschuldiger, herzensguter, ungeachteter Mann, eine Chaplin-Figur eigentlich, der schon allerhand versucht hatte, um sich, seine Frau, seinen kleinen Sohn zu erhalten. In Manchester hatte er einen Friseurladen gehabt. Seit Jahren hatte er ein kleineres Süßwarengeschäft in Lightwater bei Bagshot, Surrey. Ich war zu feig, das zu erklären. Mr. Huntington hätte es auch nicht gern gehört. Ich sagte, he's a small businessman. Oder sagte ich, a very small businessman? Und ich weiß nicht mehr, ob ich seinen Namen Calderon nannte.

Für den Engländer sind Selbstbeherrschung und Ruhe die einzig legitimen Mittel, das Leben zu meistern. Was auf anderen Wegen erreicht wird, muss in größtem, in räuberischem Maßstab vor sich gehen, um Anerkennung zu finden. Der Räuber ist eine gefürchtete, aber von Kindheit auf populäre Figur. Beinahe immer gelingt es, edle Motive für ihn zu erfinden. Selbst wenn er am Galgen endete, genoss er große Beliebtheit. And swing he shall. Aber kleine Anlässe, da hatte einer ein Brot gestohlen, ein anderer vielleicht einen Strumpf, erregten kaum Freude. Es musste schon ein richtiger Räuber sein, der allerhand Leben auf dem Gewissen hatte. Vor allem darauf kam es an, dass er selber gemordet hatte, um zu rauben. Der Schutz der Person, ihre feste Umfriedung, ist eine nicht ungefährliche Sache. Wie viel von der Distanz ist im englischen Leben geblieben? Ich kann nur die Zeit während des Krieges mit der Zeit danach beurteilen. Im Krieg ließ die Spannung der Distanzierung nach. Man kam sich näher. Man sprach, Wunder, oh Wunder, im Zug selbst Unbekannte an. Die Wettergrüße waren natürlich noch immer die weitaus verbreitetsten, aber es kam doch vor, dass sich der Bemerkung über das Wetter etwas anschloss. Am tiefsten beeindruckt hat mich die Zeit der Katastrophen, als England allein stand und Schlachtschiffe versenkt wurden. Wohl spürte man auf dem Oberdeck eines Londoner Busses eine ganz leichte Bewegung, als die Nachricht von einer Versenkung eben durchgekommen war. Da öffnete sich mancher Mund, der dann doch nichts sagte, aber immerhin, er schloss sich nicht gleich. Er blieb für einen halben Augenblick offen. Es kam auch zu Sätzen, solche verächtlichen Mutes. Nie, nicht ein einziges Mal bekam ich eine Befürchtung oder gar eine Klage zu hören. Je schlimmer es stand, umso entschlossener schienen die Menschen. Vielleicht gab es nur wenige, die das extremste Ausmaß der Gefahr erkannten, aber es war niemand leichtfertig und niemand eigentlich blind. Das Ungleichgewicht der Kräfte zu dieser Zeit war wohl allen bewusst. Den Feind bedachte man mit beinahe zärtlichen Ausdrücken der Verkleinerung. Little old. Das bedeutete nicht mehr, als dass man von ihm wusste, dass er einem vertraut war, dass man seine Späße seit langem kannte. Ein Feind war nicht einfach ein Feind. Man musste ihn auch zur Kenntnis nehmen. Es gab etwas wie eine Anerkennung des Feindes, der es dadurch erst unverrückbar war. Amersham. Es ist eine Art von Idylle, aber im Zustand des Krieges. Alle englischen Schrullen und Exzentrizitäten sind vertreten, auch die religiösen, die in der Welt ihresgleichen suchen, die sich nie mehr ändern werden. Die gesittete Landschaft, ein wahrhaftes Paradies. Zweierlei Freunde, Flüchtlinge aus Europa, Emigranten und Evakuierte aus dem von Bomben bedrohten London, das nur eine Stunde entfernt ist. Gesprächsbereitschaft in der Bahn, Buchenwälder, Farmen. Alte Orte an den Läufen der Flüsschen, alte Friedhöfe, Menschen, Humors, wie aus der großen Literatur von Dickens zurück bis Ben Jonson. Oxford, seine Gelehrsamkeit, nur eine Stunde weit. Ich denke jetzt manchmal wieder an Friedel. Ich sah sie vor mir im Wald zwischen Fingest und High Wycombe. Das war im Krieg, 1942. Fingest, ein sehr schönes Dorf. An diesen Aspekt Englands denke ich gerne. Ich denke gern an England im Krieg. Ich hatte damals großen Respekt vor den Menschen. Es war ein allgemeiner Respekt. Auch wenn ich Einzelne ganz anders sah, auf alle zusammen ließ ich nichts kommen. Es gab viele Frauen, deren Männer fort waren. Es gab aber Frauen auch in der Armee. Es gab da, wo wir lebten, alte Menschen, die allein in großen Häusern lebten und nicht sehr gern Leute aus der Stadt bei sich aufnehmen mochten. Es gab Pfarrer, in jedem kleinsten Ort war einer.

und Leute, die er auf diese Weise kennenlernt, bleiben vor jeder späteren Berührung mit ihm geschützt. Man darf vorsichtig fragen, wenn man jede Indiskretion vermeidet. Man darf nicht zu eindringlich und nicht zu lange fragen. Dahinter steckt das richtige Wissen um die Natur der Frage, die ein Mittel der Macht ist. Leute, die auf Fragen über ihre Arbeit zu sehr eingehen, sind abgestempelt als Ausländer und werden gesellschaftlich belächelt, auch wenn sie große Verdienste haben. Hampstead, Versammlung der Dichter. Im letzten Kriegswinter 1944/45, Paris war frei, kam Pierre Emmanuel, ein französischer Dichter, der in der Résistance gewesen war, nach London. Die englischen Dichter gaben einen Empfang für ihn. Sie versammelten sich im Basement von William Empson und lasen zu Ehren von Emmanuel je ein Gedicht, manche auf Wunsch auch zwei. Da fanden sich viele beisammen, die ich früher nie gesehen hatte, bis zu Eliot hinauf, nach den höflichen, aber unerschütterlichen Gesetzen der englischen Hierarchie. Dylan Thomas war da und wer alles sonst. Es waren so viele, dass ich mich gar nicht an alle erinnern kann. Oder eigentlich nur an die, die ich später besser kennenlernte. Friedel, von der 1944 zwei Bücher erschienen waren, nahm mich hin. Ich war den Engländern völlig unbekannt. Unter 20 oder 30 Dichtern ein Niemand. Ich hatte schon über 5 Jahre im Land gelebt, aber nichts publiziert. Anwesend war ich als Friedels Freund und Lehrer, dem sie ihre beiden Romane gewidmet hatte. Hedda, die Frau William Empsons, die von Buren Südafrikas stammte, eine nahe Freundin der Friedel, eine sehr schöne Person, die wie ein Renoir aussah, sprach Deutsch und hatte bei einer Vorlesung den guten Vater von mir gehört. Sie empfing mich mit Ehren, zeichnete mich aus. Wenn es etwas Besonderes zu trinken gab, sagte sie, »Only for you and Mr. Elliot.« Das tat mir wohl, und ich fühlte mich nicht zu sehr gedemütigt, obwohl sie, außer Friedel, der einzige Mensch dort war, der etwas von mir wusste. Da lernte ich auch Kathleen Raine kennen, die in dieser Gesellschaft bescheiden und doch nicht ohne Würde auftrat. Sie las aus einem großen, steif kartonierten, linierten Heft vor. Ich sprach nachher zu ihr. Die Einfachheit ihres Heftes gefiel mir. Sie zeigte es mir ohne Ziererei. Sie kam mir natürlich und, wie gesagt, bescheiden vor. Es schien ihr nichts zu bedeuten, dass sie gar nichts von mir wusste. Ich hatte keine Ahnung davon, wie viel Hochmut sich hinter dieser Bescheidenheit versteckte. Der Hochmut bei Engländern ist so eingefleischt, dass man ihn oft nicht einmal bemerkt. Das sind dann die wahren Hochmutskünstler. Eliot war das beste Beispiel dafür. Da saß er, der sehr berühmte Mann, unter all den anderen, von denen viele schlechte Dichter waren, die er auf das Tiefste verachten musste, ließ sich gar nichts davon anmerken, jedenfalls nicht in der Distanz, die er zu den anderen hielt. Es war ein kahler Souterrainraum, ein größeres Zimmer, und man saß kreuz und quer unter vielen Leuten. Er hätte kaum Platz gehabt, die Arme auszustrecken, ohne an andere zu stoßen. Aber er schien sich nicht beengt zu fühlen. Jedenfalls ließ er sich nichts davon ansehen. Sein Gesicht war unbeweglich. Es war wenig Mienenspiel darin zu lesen. Das Puritanische der Gelegenheit war ihm schon seiner Herkunft nach vertraut. Das Stoische hatte er sich wohl in England dazugewonnen. Immerhin wurde er bevorzugt behandelt. Denn nachdem er ein Gedicht gelesen hatte, bat der dunkle, mit seinen Goldzähnen blitzende Pierre Emmanuel um eine Wiederholung. Es war ihm anzumerken, wie scharf er aufpasste, seinen Mund halb offen. Jedes Wort wurde auf die Goldwaage seiner Zähne gelegt, von denen es mit Befriedigung ans Ohr entlassen wurde. Dylan Thomas las vor, in seiner singenden, blühenden Weise der wahre Gegenpol zur trockenen Kargheit Eliots. Er war während des Kriegs berühmt geworden. Ein ganz junger Mensch mit einem Cherubsgesicht. Alles sprach von ihm, der mit Eliot so gar nichts gemein hatte.

der von sehr unterschiedlichen Dingen viel verstand, von den Sprachen und der Geschichte der Kelten, von Baum- und Gartenzucht, einer der größten Rhododendron-Kenner der Zeit, ganze Wälder davon hatte er bei sich angepflanzt, der sehr viele Bücher schrieb von der Art, wie sie auf den britischen Inseln gern gelesen werden. Aimer der Enkel, in allem seinem Großvater unähnlich, witzig, lebenslustig, meist auf Reisen, an keinem trockenen Wissen interessiert, zu unruhig, um sich mit den regulären Verrichtungen auf einem großen Landsitz zufrieden zu geben. Er hatte einen kühnen Kopf, schien rasch und entschlossen, ein ausgezeichneter Schütze, der damals noch gern auf die Jagd ging. Er wirkte grausamer, als er war. Bei der ersten Begegnung mit ihm musste man an einen Wikinger denken. Man brachte ihn mit den gefährlichsten Abenteuern in Verbindung, obschon er eigentlich keine bestanden hatte. Auch befiel ihn in Gesellschaft nicht selten ein peinliches Stottern, das zu seinem Gesicht gar nicht passen wollte. Von ihm aber war trotzdem Mrs. Fillimore besessen. Unzählige Menschen hatte sie in ihrem Leben gekannt, und ganz und gar nicht alltägliche waren darunter. Von diesem und diesem allein war sie besessen. Er kümmerte sich wenig darum. Frauen interessierten ihn nicht. Als gute und begehrte Partie, die er war, war er vor ihnen auf der Hut und verkehrte mit ihnen nur, wenn sie in wirklich festen Händen, also ungefährlich für ihn waren. Vor der uralten Mrs. Fillimore brauchte er aber keine Angst zu haben. Als er nach London zog, wo er bald mein Freund wurde, nahm er hier und da eine Einladung zum Dinner bei ihr an. Sie wusste, dass sie ihn nur mit ausnehmend interessanten, weltberühmten oder unheimlichen Menschen zu sich locken konnte. Mir hatte er alles über sich erzählt und war mir zugetan. Ich mochte ihn als einen scheinbar feurigen, wilden, in Wahrheit aber nie abschätzbaren Charakter. Er bat mich inständig, den alten Teufel, wie er sie nannte, doch kennenzulernen. Er sei sicher, dass sie mir bei meiner Vorliebe für skurrile Figuren Eindruck machen werde. Schon beim ersten Dinner, das ich dort erlebte, sprach sie von Gespenstern, Bernard Shaw und Bertrand Russell durcheinander. Diesen hatte sie in früheren Jahren gut gekannt. Sie war die intimste Freundin seiner ersten Frau Alice gewesen. Sie nannte ihn Bertie. Es dauerte eine ganze Weile, bis man merkte, von wem sie sprach. Von Respekt für ihn war bei ihr keine Rede, während ich voller Bewunderung für sein damaliges Auftreten war. Für einen Mann, der seine Frau verließ, bloß weil er sich in eine andere verliebt hatte, hatte sie eine akut viktorianische Verachtung. Da sie selber nie geliebt hatte und auch nie geliebt worden war, glaubte sie nicht an die Macht erotischer Anziehung. Sie hielt es für Schwäche. Und wie sollte sie einen Mann ernst nehmen, der von dieser Schwäche befallen wurde? Sie erlebte die Trennung Bertrand Russells von Alice mit den Augen ihrer Freundin, und es wäre ihr keinen Augenblick eingefallen, auch nur zu vermuten, dass dem Mann in dieser Ehe etwas abgegangen sein könnte. So war er für sie ein Sünder, und da er im Gegensatz zu ihr recht klein gewachsen war, ein kleiner Sünder. Da war Bernard Shaw für sie schon ein anderer Mann, einer wie sie, an Sex uninteressiert, der über Wichtigeres zu reden hatte und immer redete. Sie war aber sehr wiff und merkte auf der Stelle, wie Aimer und ich bei meinem ersten Besuch beide die Ohren spitzten, wenn der Name Bertie wie nichts von ihren Lippen fiel. Aimer, der aber wissen wollte, woran er war, vergewisserte sich erst, dass es wirklich Bertrand Russell sei, den sie meinte. Der kommt Ihnen aber nicht ins Ritz. Der hat Wichtigeres zu tun. Er kommt sofort, wenn ich ihn einlade, sagte sie. Er hat noch immer Gewissensbisse wegen Alice. Den behandle ich wie einen Schuhputzer im Hotel. Hättet ihr Lust, das zu erleben? Sagte sie noch mit unschuldigster Miene. Ich war erst pflichtschuldig entsetzt, aber ich war es auch wirklich. Und obwohl ich es nicht glaubte, schien es mir erbärmlich, einen Mann wie ihn vor anderen Gästen zu demütigen, ja sogar in dieser Absicht einzuladen. Ich sagte das sehr knapp, aber höflich, ohne Tadel, da ich das erste Mal da war. Aimer schloss sich meiner Meinung an, ohne sie zu teilen, und fügte hinzu, Vielleicht wäre es aber besser, wenn keine anderen Gäste dabei wären, besonders keine älteren. So brauche er sich nicht wirklich zu genieren. »Sehr gut«, sagte Mrs. Fillimore. »Wir machen einen Abend zu viert. Ihr zwei, Bertie und ich. Wann habt ihr Zeit?« Am Abend, den sie bestimmt hatte, oder eigentlich Aimer, war er da. Wir fanden ihn bei unserer Ankunft vor. Ein sehr kleiner Mann, der sich trotz seinem Alter kerzengerade hielt, mit durch und durch vergeistigtem Gesicht. Sein Umgangsenglisch wie das eines hochkultivierten Herrn des 18. Jahrhunderts. Er sprach, so wie Horace Walpole seine Briefe schrieb. Mrs. Fillimore, die einen spöttischen Ton gewohnt war, legte ihn an diesem Abend für keinen Augenblick ab. Sie wollte ihn und uns merken lassen, wie erbarmungslos sie ihn für sein unmoralisches Leben verachte. Russell war aus englischem Hochadel, Enkel eines berühmten Prime Ministers und hatte es verschmäht, seinen Herzogstitel zu führen. Statt Duke of Bedford wollte er bloß der Philosoph Bertrand Russell sein und hatte sich nicht gescheut, im Ersten Weltkrieg sich als Pazifist für 6 Monate ins Gefängnis setzen zu lassen. An diesem Abend war von keiner seiner Überzeugungen die Rede. Er hatte viele und sie in gut geschriebenen, ungemein lesbaren Büchern dargelegt und verteidigt. Es wäre ganz sinnlos gewesen, am Tisch von Mrs. Fillimore seine Ansichten über freie Liebe zur Sprache zu bringen. Er gab sich heiter und sprach von literarischen Dingen. Jedes Wort kam rund und wohlgestalt aus seinem Mund. Es wurde so ausgesprochen, dass nichts je missverständlich blieb. Von der Trägheit des Verschluckens ihrer Sprache, wie sie unter gebildeten Engländern üblich war, hatte er nichts. Man sagte ihm nach, dass er Stunden in Rhetorik genommen habe. Sollte das stimmen, so waren sie wohl genutzt. Englisch in seinem Mund klang so sicher und doch vollkommen, wie man es von der großen Literatur des 18. Jahrhunderts erwarten würde. Doch schloss er seine Rede mit dem Lachen eines Geißbocks so wild und gefährlich, dass man darüber erschrak. Er brach es nicht ab, er zog es hinaus. Man spürte, wie schwer es ihm fiel, sich von diesem Lachen zu trennen. Selbst Mrs. Fillimore, die ihn doch gut kannte, erschrak darüber. Alles Animalische seiner Natur war in seinem Lachen enthalten. Ein zwar sehr kleiner, aber ungemein heftiger und unermüdlicher Satyr. Mit dem stechend boshaften Blick der Mrs. Fillimore und dem ohnmächtigen Stottern Amers bildete dieses Lachen eine merkwürdige Dreiheit. Ich aber kam mir, mit so viel Animalität konfrontiert, etwas lahm und ausgeschlossen vor. Es blieb mir nichts anderes übrig, als einige Geschichten zu erzählen und eine, die vom spanischen Herzog Dantin und der von ihm gestohlenen Lokomotive handelte, erregte sein Entzücken in einem solchen Maße, dass er mehrmals mit vollem Gewicht »You delight me«, sagte. Auch das in so direkter Form hatte ich von einem Engländer noch nie erlebt. Er ließ sich nun etwas gehen. Er fühlte, dass ein Mitglied der kleinen Tischgesellschaft nicht sein Feind sei. Und obwohl sich an der Präzision seiner Eloquenz nicht das Geringste änderte, ließ er merken, dass er vieles und sehr Fantastisches zu erzählen hatte. Es war deutlich, dass er sich für sein kommendes Erzählungsbuch »Satan in the Suburbs« vor dem einzigen anwesenden Schriftsteller legitimieren wollte. Ein Mann, der sich durch so viele luzide Bücher über die verschiedenartigsten Gegenstände ausgezeichnet hatte, ganz abgesehen von seinem logisch-mathematischen Hauptwerk, zum Beispiel nach einer Reise dorthin das beste Buch über das damalige China geschrieben hatte, ein Mann so kenntnisreich und doch jeder Verwandlung fähig, nahm auch diese letzte in einen literarischen Erzähler so ernst, dass er vor solchen bestehen wollte, die nichts anderes taten. Wir blieben lang und verließen zusammen das Hotel. Aimer erlaubte sich ein letztes Zeichen seiner Missbilligung. Er fragte Bertrand Russell nicht, ob er ihn nach Hause fahren dürfe. Der aber, den Jahren nach ein sehr alter Mann, machte sich nicht das Geringste daraus und entschwand flink vor unseren Augen in der Station Green Park der Untergrund. Aimer wurde über die Maßen höflich, nötigte mich in seinem Bentley, den er über alles liebte, Platz zu nehmen und bekam, während er mich nach Hampstead fuhr, einiges über sich zu hören. Einmal noch erlebte ich Bertrand Russell, aber diesmal in großer Gesellschaft unter vielen Leuten. Die Zeitschrift 19th Century, die den Versuch unternahm, sich zu erneuern und in 20th Century umtaufte, gab einen großen Empfang in einem Hause in Mayfair, das sie für diese Gelegenheit gemietet hatte. Es erging die Aufforderung, Mr. Panikkar zu treffen, den indischen Botschafter in China, der die ersten Jahre nach dem Umsturz dort aus nächster Nähe erlebt hatte und nun seinen Posten verließ. Mr. Panikkar, ein geschulter Historiker, war daran, ein Buch über seine Erfahrungen in China zu schreiben. Bertrand Russell, der sein Buch über China ein Vierteljahrhundert zuvor publiziert hatte, war da, und ich stand in seiner Nähe, als er mit Panikkar sprach. Es war die erschöpfendste Befragung, die ich je erlebt habe. Die Rede ging Schlag auf Schlag. Panikkar war nicht weniger rasch und lebhaft als sein Gesprächspartner. In 20 Minuten, wenn man keinen Augenblick aussetzte und sich durch niemanden ablenken ließ, erfuhr man mehr über das neue China als aus einem noch so dickleibigen Buch. Die Fragen überschnitten sich und auf erstaunliche Weise fiel Licht auch auf Dinge, über die gar nichts gesagt wurde. Das Ausgesparte kam durch das Vorher und Nachher Gesagte so sehr zur Geltung, dass man es gehört zu haben meinte. Es war etwas an den Sprüngen im Geiste Russells, das den Inder bedeutend erscheinen ließ. Sie machten aus dem klugen, gründlichen und erfahrenen Mann einen geistreichen Denker. Sie enthoben ihn sozusagen den üblichen logischen Zusammenhängen. Was an Ordnung verloren ging, wurde durch Spontaneität gewonnen. Man hatte den Eindruck, dass Panikkar sich auf die Dinge, die er berichtete, zum ersten Mal besann. In Wirklichkeit war das gewiss nicht möglich, aber dank den Zickzacksprüngen Russells musste es einem so scheinen. Ich glaube, dass jeder, der zuhörte, den Atem anhielt und dass meine eigene Reaktion nur äußerlich sichtbarer wurde als die der anderen, weil ich mich, entgegen englischen Gepflogenheiten, keineswegs bemühte, sie zu verbergen. Ich war aber nicht gleich in diesen Kern des Abends geraten. Zuvor war ich in verschiedenen Räumen umhergegangen, vielleicht um zu rekognoszieren, wer alles da war. Vielleicht aber war ich auch schon ein wenig auf der Suche nach Bertrand Russell. Plötzlich hörte ich das Meckern eines Geißbocks, so heftig, dass ich erschrak. Das konnte nur er sein. Ich ging dem anhaltenden Meckern nach und fand ihn, eben als er sich zum Gespräch mit Panikkar anschickte. Als es gegen Ende zuging, ließ es ein wenig nach. Ich konnte es daran erkennen, dass ich jetzt erst die Menschen zu betrachten begann, die die beiden in dichtem Kreis umstanden. Ich kam nicht weit damit, denn gleich in Bertrand Russells Nähe, schräg hinter ihm, stand eine junge Frau von großer Schönheit, die mir schon beim ersten Rundgang aufgefallen war. Eine hübsche Weile, bevor das wohlbekannte Meckern einsetzte. Es gab nicht wenig schöne Frauen bei dieser Gesellschaft. Jede Generation war vertreten. Sie gehörten zu mächtigen oder berühmten Männern, die mancherlei Grund hatten, sich mit ihnen zu zeigen. Aber diese, die jetzt dicht hinter Bertrand Russell stand, so nah, dass sie ihn beinahe berührte, mochte wenig über 20 zählen und war die weitaus schönste. Es wäre verlockend, sie zu schildern, aber sie entschwand zu bald. Kaum hatte Russell seine letzte Frage gestellt, spürte er ihre Nähe und drehte sich rasch um. Seinem Mienenspiel war zu entnehmen, dass er sie zum ersten Mal sah. Auf der Stelle brach er in seinem Boxgesang aus und lachte so laut, dass Panikkars Antwort auf seine letzte Frage darin unterging und für niemanden mehr vernehmlich war. Als wären sie verabredet, der 80- und die 20-Jährige, verließ er ohne alle Umstände die Gesellschaft mit ihr. Während seines Abganges lachte er immer weiter. Sie aber schien schöner mit jedem Schritt.